das ist Hass Realität. Das hier ist mein Blut, Tränen der Hoffnung, der Schmerz eines Jahrzehnts. Ist der Anfang vom Ende, vor allem dem Ende von euch. Ich geh mein Weg, während der Teufel an der Seite läuft. Enter the Dragon Shit. Ich geh da raus und fick die Biter Bitches im Dschungel allein gegen die Kong. Hellraiser, der beste Teil meines Lebens. Was wollt ihr mir denn erzählen? Ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Ich hab mehr Scheiß als Gutes kommen gesehen. Da wo Berge von Männern brechen, Outlaws, Messerstechen und Schlägereien in Clubs. Zwischen Hotpants und Eis, Volkhext und Giants, Schlampen auf Lines. Zwischen Lügen, Hass, Verrat einer ganzen Generation. Ich musste mehr als einmal im Leben nur Steine fressen. Ich war broke und auf der Straße von Schulden zerfressen. Ich musste Freunde begraben, während Mama euch euer Essen gab. Harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust? Anfang, Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst. Anfang, harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust? Anfang, Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst. Ich hab so viel Scheiße gesehen, Mann, ich weiß wovon ich rede, keine Kleinigkeiten, sondern Berge von Problemen. Zu viel Frust in der Brust macht die Menschen so eiskalt. Der Schein, der uns blendet, lässt Verborgenes verweilen. Zu viele Neider, die mir hier das Leben schwer machen. Ich hab noch so viel zu sagen, doch trage Namen an den Arm von den Taten auf den Straßen. Den Schmerz nicht vergessen, aber zumindest für eine kurze Zeit begraben. Zu viel Rauch eingeatmet, meine Träume längst vergessen. War ich nachts unterwegs, wie vom Teufel besessen. Ich fokussierte meine Ziele neu, es geht wieder bergauf. Guck nicht mehr zurück und finde raus aus diesem alten Traum. Hab aufgehört, den Sinn zu suchen und lebe jetzt den Augenblick. Lass mich von keiner Bitch mehr ficken, redet weiter und verreckt. Wir gehen straight unseren Weg, macht weiter so ihr Trucken. Das ist Hassrealität, wenn wir von oben auf euch spucken. Harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust? Anfang, Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst. Anfang, harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust? Anfang, Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst. Harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust, der Anfang. Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst. Das ist erst der Anfang, harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust. Anfang, Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst. Harte Wahrheit bis zum Schluss, sie reden von Hoffnung, was bleibt ist der Frust. Anfang, Hass, Realität, keiner gönnt dir was in dieser Welt, in der du lebst.